Der Abend von Friedrich von Schiller. Nach einem Gemälde. Senke, strahlender Gott, die Fluren dürsten nach erquickendem Tau, der Mensch verschmachtet, matter ziehen die Rosse. Senke den Wagen hinab. Siehe, wer aus des Meers kristallner Woge lieblich lächelnd dir winkt. Erkennt dein Herz sie? Rascher fliegen die Rosse, Thetys, die göttliche, winkt. Schnell vom Wagen herab in ihre Arme springt der Führer. Den Zaum ergreift Cupido. Stille halten die Rosse, trinken die kühlende Flut. An dem Himmel herauf mit leisen Schritten kommt die duftende Nacht. Ihr folgt die süße Liebe, ruhet und liebet. Phöbus, der Liebende, ruht.